Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von der Staffelpremiere, also von den ersten zwei Episoden von Agent Carter, Staffel 2. Wir sind Nuria und Ann-Sophie. Ja. Und die erste Folge heißt The Lady in the Lake und die zweite Folge heißt A View in the Dark. Und nun ja, frage ich dich, Ann-Sophie, welche Punkte oder was hat dir besonders gefallen, über was möchtest du sprechen? Also, worüber ich sprechen möchte und was mir besonders gefallen hat, sind wie zwei unterschiedliche Dinge. Ich fand es spannend und darüber möchte ich sprechen, wie jetzt mal andere Benachteiligungen und Privilegien zur Sprache kommen. Die erste Staffel von Peggy Carter war ja stärker auf den Sexismus der Zeit und wie sie als Frau in dieser krass männerdominierten Arbeitswelt klarkommen muss und auch sonst. Und jetzt würde ich sagen, in der zweiten Staffel kommt halt mit Dr. Wilkes eher der Rassismus mit rein, aber auch, und das möchte ich gerne diskutieren, mit Dottie ein bisschen oder einfach mit Peggy halt das Klassenprivileg, das Peggy mitbringt und dass halt nicht alle mit den Voraussetzungen schon mit dabei sind. Darüber möchte ich reden. Ja. Ich versuche jetzt nicht schon alles zu sagen. Die vielen neuen Frauenfiguren finde ich einen spannenden Punkt. Dann wieder die Kampfszenen, Dottie als Figur. Und ein bisschen auch einfach über die einzelnen Figuren habe ich zu allen so ein bisschen was fällt mir ein. Okay. Das, genau, darum möchte ich gern sprechen. Und gut gefallen hat mir einfach der lockere Ton. Die Leichtigkeit und dass es einfach so eine etwas freundschaftlichere Atmosphäre herrscht, weil Peggy nicht mehr in seinem krass feindlichen Arbeitsumfeld arbeiten muss, sondern mit Sousa sich schon gut versteht, mit Jarvis schon einen Freund hat, auf den sie sich verlassen kann und auch nette neue Bekanntschaften macht, eben Wilkes oder dass sie Rose, also die Chief Operator habe ich es jetzt mal genannt, also diese Telefonistin, die eigentlich die Empfangsdame ist, vom SSR, dass die wieder dabei ist und mehr Raum bekommt. Dass wir einfach so ein bisschen mehr Figuren haben, die sich wohlgesinnt sind. Das finde ich ganz schön. Also eine andere Basis quasi als die erste Staffel. Mhm. Genau. Durch den Wechsel nach Kalifornien passt das wirklich, all diese Punkte noch gut dazu. Ja. Du meinst, also alles mehr hell, mehr warm, ja. Ja. Gut. Ich habe nicht so viele konkrete Punkte, die mir jetzt da gerade direkt einfallen. Ich kann dann schon auch zu allem was sagen. Was mir aufgefallen ist, dass halt so wegen den Beziehungen, dass da so ein Liebesdreieck jetzt in der Serie aufgetaucht ist, dass Peggy anscheinend stärkere Gefühle für Sousa hat, aber dann eben da Wilkes trifft und dann so ein klassisches eine Dreiecksbeziehung so angedeutet wird, dass so der weibliche Hauptcharakter hat so zwei männliche Love Interests. Und also ich und die Kollegin, mit der ich zusammen die Folgen geschaut haben, waren dann eher überrascht, weil wir da, also eben, es ist halt eine Zeit vergangen zwischen den Staffeln, aber wir haben das in der letzten Staffel nicht so stark herausgelesen, dass jetzt Peggy so fest an Sousa hängt, dass sie dann so Hundeaugen machen muss, wie sie es dann tut. Genau, das war wie eher überraschend war und jetzt aber eben natürlich so halt verkompliziert wird, weil er schon eine Freundin jetzt hat und dann sie auch noch einen Antrag stellen will. Und das ist so eine klassische, also finde ich jetzt für so Frauenserien ist das so ein klassisches Muster von der weibliche Hauptcharakter ist zwischen zwei Männern hin und her gerissen und dann ist der eine noch eigentlich sozusagen, dass die Verlobung, das ist ja eigentlich wie, das ist ja noch etwas Höheres und dann macht das alles noch verkomplizierter, wenn der ja eigentlich noch Gefühle für jemand anders hat und dann ist es wie noch tragischer und wenn er dann bei dieser Frau dann die Verlobung oder dann halt abbrechen muss und so weiter, wird alles noch komplizierter und noch dramatischer. Mhm. Und ich finde das jetzt ein bisschen nicht so spannend, weil ihm das so oft vorkommt. Und ich frage mich jetzt, ob das jetzt ist das jetzt Zufall, dass genau eine Superhelden-Serie, die ja, einen also, weiblichen Hauptcharakter hat, dass sie dieses Muster verwenden. Finde ich ein bisschen schade, aber ist ja auch erst der Anfang der Staffel. Ja, meine Hoffnung ist, dass es nicht dahin geht, sondern dass vielleicht eine falsche Fährte ist. Das fände ich sehr cool, weil wo ich auch gestutzt habe, Rose sagt ja mal, dass Sousa eine spezielle Art der Sorge für Peggy hat. Sie sagt so, he doesn't just worry about Peggy, he has a special kind of worry. Und dann denke ich ja, dass man so denken so, oh ja, weil er sie halt liebt und da. Und ich habe dann gehofft, ja, ich hoffe irgendwie, dass das eine falsche Fährte ist und Sousa vielleicht mehr über Peggy weiß oder über vielleicht irgendwas, was gerade im Hintergrund läuft, wo man sich speziell Sorgen um Peggy machen muss, weil eben irgendwer hat es auf sie abgesehen. Das fände ich cool, wenn es quasi nicht in diese Dreiecksgeschichte hingeht, sondern dass wie eine falsche Fährte ist. Das wäre sehr schön. Mhm. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Ich dachte dann halt so, okay, dann ist zwischen den beiden Staffeln wohl noch mehr passiert, als wir gesehen haben. Weil ich dachte auch so, krass, so nah waren die sich doch noch gar nicht. Ja. Und ich dachte dann einfach, ja, vielleicht war da ja noch ein bisschen mehr in New York nach dem letzten Staffelende und habe das quasi darunter abgestellt. Mhm. Ja, aber das, genau, aber das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass das nicht zu so einer Dreiecksbeziehung kommt, weil ich das auch immer schwierig finde, vor allem weil die Serienmacher, Macherinnen meistens nicht die Konsequenzen daraus ziehen, dass man halt auch für mehrere Leute sehr intensiv Gefühle haben kann, weil die wenigsten machen ja dann daraus irgendwie wirklich eine polyamoröse Geschichte oder halt einfach mit diesem Dilemma klarkommen, dass du für mehrere Menschen sehr viel fühlst, sondern machen sie meistens dann doch irgendwie so zu einem komischen Konkurrenzkampf und einfach. Yeah. Und ich glaube, es ist wirklich spannend, dazu zu gucken, wie Leute auf eine, also Beziehungen und wie Leute damit umgehen, mit Zuneigung und Liebe und so, ist ja schon spannend. Aber es wird selten wirklich gut gemacht in solchen Situationen. Ja. Nein. Eben so klassische Muster werden dann oft wiederholt. Ja, genau, wo dann die Leute nach Mustern handeln, anstatt nach ihren eigenen, also anstatt nach feineren und viel komplizierteren Begebenheiten. Ja. Dass das eine Serie, dass man wirklich gut hinkriegt, so Beziehungsgeflechte darzustellen, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Okay. Naja, aber meine Hoffnung ist, dass er eine special kind of worry für sie hat, weil irgendwas noch ist, was wir nicht wissen. Keine Ahnung. Aber genau. Einfach nur kurz als Beispiel, in der zweiten Folge kommt er ja da bei der Arbeitsstelle, wo sie ja ihre Skotti haben, dann ist er Peggy und isst da die Kekse mit seiner neuen Freundin. Und dann ist eben so eine klassische Szene, so der Mann kommt und seine zwei Angebeteten treffen sich und verstehen sich irgendwie doch super gut und dann ist es eben doch awkward, weil er so weiter, oh, eigentlich habe ich ja für die auch noch Gefühle und die hat Gefühle für mich, aber ich bin mit der einen fast verlobt. Aber das sind so diese klassischen Szenen. Deswegen setze ich immer noch auf, sie wollen uns auf eine falsche Fährte locken und hoffe ganz fest, dass es stimmt. Dann denke ich auch noch, wer weiß, also wir wissen irgendwie von den Filmen her und so, dass Peggy irgendwann wen heiratet, den sie jetzt noch nicht heiratet und vielleicht ist das dann doch Sousa auf lange Sicht hin. So, aber das ist eine Möglichkeit. Ja. Naja, müssen wir noch schauen. Genau. Okay. Aber abgesehen davon habe ich mich nämlich gefreut, Sousa wiederzusehen und auch ein bisschen mehr er und Peggy zusammen als Team, weil ich finde, die funktionieren ganz gut zusammen. Und auch, ich finde ihn ganz angenehm als Agenten. Das hat mir eigentlich gefallen und es ist natürlich auch toll, dass Jarvis direkt wieder in seiner Rolle ist als Designated Driver, also dass er quasi wieder da ihr Partner ist. Genau, die funktionieren super zusammen. Ja. Aber mit Jarvis kommt auch noch, also Anna, und Anna hat mir gut gefallen als Figur. Also ich finde, sie bringt genauso diese Lebhaftigkeit mit rein, die in der ersten Staffel, finde ich, schon angedeutet wurde durch Jarvis' Bemerkung. Und so die wenigen Male, wo man sie hat was rufen hören. Ja, sie hatten die Schauspieler noch nicht. Genau. Deswegen, ja. Und was ich schön finde, das hast du auch zu mir gesagt, dass jetzt in dieser Serie, wo eine Frau als Hauptfigur hat, endlich mal auch viele Frauen um sie rum sind. Mhm. Also in der ersten Staffel haben wir eigentlich nur so richtig Angie als weitere Frau und dann halt noch Dottie quasi, die wirklich mehr auch mit Peggy zu tun haben. Aber jetzt haben wir mit Dottie und Violet, also der Freundin von Sousa, mit Anna Chavez und mit Rose, eben der Büroleiterin quasi vom SSR, und mit der neuen, mit der Mrs. Frost, ja, haben wir direkt, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber ich glaube 5 oder 6 Frauen um Peggy rum. Und das, ja, das ist doch schön. Mal ja, wirklich ein ordentliches Frauencast mit sehr vielen unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Und ja, auf ja, beiden Seiten, also Antagonistin und Verbündete. Ja, und so genau. Weiter. Ja. Und da eben, also das dann... Diese Thematiken, also zum Beispiel da kurz mit der Whitney Frost da auch wieder Sexismus angesprochen haben, bei der Szene, wo sie halt einen Film am Drehen ist und so, dass da wie eine Frustration bei diesem Charakter da ist, dass sie schon als zu alt gilt und so. Vielleicht hat das dann noch mehr mit ihrer Motivation als Bösewichtin zu tun, müssen wir noch schauen. Oh, ja, interessante Idee. Weil für irgendwie einen Grund war die Szene ja da. Also ja, stimmt. Deshalb, ja, ich bin auch noch nicht, also ich bin auch noch gespannt, was deren Motivationen wirklich sind, genau. Das ja, ist noch, das gibt es auch noch öfters, dass dann jetzt bei Filmen, Serien, Geschichten, die in der irgendwie in frühen Zeiten spielen, dass da dann die Frauen wegen dem Sexismus da dann eben so hat dann so Machtansprüche verfolgen. Mhm. Das dann halt aber leider oft auf illegale, moralisch ja, fragwürdige Wege. Da muss man dann auch sich fragen, ist das okay, das so darzustellen? Aber das ist dann eine andere Diskussion. Ja, finde ich gute Frage, aber es ist quasi wie naheliegend, dass wenn dir die offiziellen Wege zur Macht nicht erlaubt werden, nicht gegeben werden, ja, genau, und es, dass du dann andere Wege suchst. Mhm. Irgendwie auch Einfluss zu haben oder etwas tun zu können, ja, weil es einfach verdammt hart ist, politische Rechte zu erkämpfen. So, also ja, also das, also wenn das dann irgendwer sagen würde, ja, man kann sich ja das dann irgendwie kämpfen oder so, Bürgerrechtsbewegung, Frauenrechtsbewegung, und denke, ja, guck dir mal die Leute an, das ist sauhart. Ja. So, also das finde ich dann gar nicht so, also ich finde es nicht so schlimm, wenn ich finde, das muss man immer bewusst machen, dass halt Leute, die nicht so privilegiert sind, irgendwie versuchen, anders klarzukommen und dass es dann teilweise auch dazu kommen kann, dass man Mittel und Wege wählt, die jetzt halt nicht nur cool sind. Ja, da kann ja, man, also da, darüber besprechen wir jetzt nicht, aber bei diesem Sherlock-Special, hast du noch nicht nein, gesehen, dort geht etwas Ähnliches, dann hat dort die Geschichte hat dann auch mit etwas so etwas zu tun. Ja. Wenn ich spoilern. Was in der Hinsicht mir auch noch aufgefallen ist, war der quasi der alte weiße Männerclub, der da vorkam. Ah, ja. Also, oder, ja, alt, ja doch. Der Jüngste ist quasi der jetzt Senator werden soll, was ich denen ja nicht glaube, dass sie das wirklich wollen, aber da dachte ich einfach so, das fand ich interessant, weil wir quasi eben auch wieder so eine Instanz haben, wo vermögende weiße Männer quasi auch wieder die Strippen ziehen und das parallel zu dem Mann, der mit Thompson zu tun hat. Ah, ja. Der quasi auch, also es ist ja immer wichtig, im Patriarchat ist ja nicht einfach so, die Macht liegt bei den Männern, sondern die Macht liegt bei den Vätern, das heißt bei den alten Besitzenden. Und dieser FBI-Typ, oder ich weiß auch nicht genau, wer das ist, aber der Thompson den Fall entzieht, sagt er dann, ja, du musst dich auch um eine Rolle kümmern, that fits your pretty face, also das deinem schönen Gesicht, also deinem hübschen Gesicht entspricht. Und da dachte ich, das fand ich ein gutes Beispiel dafür, für quasi die patriarchale Hierarchie. Der hätte das nie, also Thompson hätte das nie zu diesem alten Mann gesagt. Also quasi, hier findet eine Sexualisierung oder eine Objektivierung eines jungen Mannes statt. Und das passt halt auch in in dieses patriarchale System. Also das ja, ich finde, das geht ja manchmal etwas vergessen, dass halt auch Männer innerhalb des Patriarchats ihren Machtpositionen zugeschrieben sind. Und quasi, es gibt dann Männer, die stehen vielleicht über den Frauen und können, aber sie sind quasi nicht an oberster Stelle, nur weil sie Männer sind. Und so, und dass das Patriarchat ja auch quasi machtvoll auf Männer einwirkt oder halt negativ auf Männer und Macht über sie ausübt, die sie gar nicht wollen vielleicht. Das, ja, ich weiß nicht, ob die Serienleute jetzt so weit gedacht haben, aber das war für mich so ein kurzes Beispiel, wie ein junger Mann innerhalb von so patriarchalen Hierarchien auch behandelt werden kann. Ja. Oder halt objektiviert werden kann. Auch sehr herabblickend halt. Ja, genau, und eben über Schönheit oder Aussehen kurz definiert. Mhm. Ja, das ist mir noch eingefallen. Und halt generell finde ich es eine sehr spannende Staffel jetzt in Bezug auf Privilegien, weil wenn wir in der ersten Staffel quasi den starken Sexismus und die Frauenbenachteiligung in der Zeit quasi so behandelt haben oder anhand von Peggy gezeigt wurde, würde ich sagen, dass wir jetzt in der zweiten Staffel wie das natürlich immer noch vorkommt und immer noch da ist, aber jetzt sie sich die Zeit nehmen oder den Raum auf andere Privilegien und Benachteiligungen einzugehen, als zum einen natürlich über Wilkes, also der das ja auch wirklich, also wo wir diese eine Szene haben mit dem, ist es ein Bäcker oder ein Metzger, wo sie was essen gehen wollen, genau, und wo der nicht mit ihm redet und... Also er fragt Peggy, ob alles okay ist. Ja, genau. Und davon ausgeht, dass er Peggy belästigt. Und dann gibt's, glaube ich, noch eine andere Szene. Und das Wilkes, das er auch wirklich anspricht, dass... Ja, er redet darüber, wie die Firma dort die Einzige war, die ihn angestellt hat. Genau. Ja. Dass sie die Einzige war, die ihn als Schwarzen angestellt hat. Und das, also quasi dieses Rassismus-Ding, aber halt auch immer gekoppelt natürlich mit einem... Klassenstand, also Klassismus, also weil er ja gleichzeitig sich auch hocharbeiten musste. Und wir quasi in Peggy, wenn stimmt, was Dottie sagt, also Dottie sagte, glaube ich, du bist mit einem goldenen Löffel im Mund groß geworden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Dotties Recherche über Peggy stimmt. Können wir davon ausgehen, dass Peggy eher eine finanziell privilegierte Kindheit hinter sich hat? Und das fand ich quasi einen interessanten Punkt, dass quasi Peggy zwar in der ersten Staffel nach jetzt gezeigt wird, was sie als Frau für Benachteiligung oder Diskriminierung erleben muss, aber quasi auch gezeigt wird, aber sie hat halt in anderer Hinsicht, ist sie dann auch wieder privilegiert. Ja. Und da habe ich mich auch kurz gefragt, ich meine zum Beispiel Dottie ist in einem Kind, also ist ja in einer krass anderen Situation groß geworden als Peggy und dass wir da auch quasi zwei Frauen haben, die mit halt sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in der Welt klarkommen müssen. Mhm. Verschiedenen Häusern. Ja, genau, also da wegen England ist ja eh dieses Klassensystem ist dort jetzt sehr stark ausgeprägt. So. Ja. Eben auch wegen, habe ich gerade letztens in Diskussion wegen Schauspieler, die aus England kommen, dass die meistens eher aus reicheren Häusern kommen, weil die halt das Geld haben, um sie an Schauspielschulen zu schicken. Und das jetzt hier im Fall mit Peggy, dass eine Frau im Militär sozusagen eine höhere Position erhält, dass das natürlich auch vielleicht vorausgesetzt sein muss, dass sie dann auch aus einer Familie kommt, die einen höheren Stand hat. Ja, genau. Sonst wäre es gar nicht möglich, ist wahrscheinlich. Und das fand ich dann auch spannend, dass wir in der ersten Staffel von Dottie ein bisschen was über Peggys Kindheit oder Jugend erfahren und dann von Peggy im Gespräch mit Wilkes. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das alles war jetzt für die Staffel oder ob wir in der Staffel vielleicht immer ein bisschen mehr noch erfahren werden, weil es wäre schon sehr spannend zu wissen, wie Peggy quasi zu Agent Carter geworden ist. Ja, ja. Gell? Ihre Hintergrundgeschichte in dem Sinn haben wir eigentlich noch nicht erhalten, das stimmt, ja. Was ich witzig fand, ist, als Anna und Jarvis Peggy umarmt und dann Jarvis nur sagt, she does not hug. Sie macht keine Umarmung. Okay. Und dann dachte ich, du kennst doch deine Frau wahrscheinlich gut genug, dass sie sich nicht um sowas kümmert. Ja. Sorry, das ist jetzt völlig unrelated. Oder ein bisschen hat es vielleicht schon damit zu tun, weil so quasi so English stiff upper lip, mhm, also so ein bisschen, ja, englische Zurückhaltung. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Ja, das passt schon eher. Und apropos Körper, was man macht und was nicht, das hat mir total gut gefallen an Dottie, wie es breitbeinig sie da sitzt im Verhörraum. Ja, was ist so eigentlich eine männliche... Ja, total. Sitzhaltung. Ja, eine männliche Sitzhaltung, so ganz breit und auch so runter gedingst und ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, weil die ist aber echt eine tolle, böse Wichtin. Ja. Und das jetzt auch diese Spannung zwischen ihr und Peggy, wie das jetzt in dieser Szene dort bei der Verhörung dargestellt wird. Ist irgendwie schade, dass die jetzt gerade getrennt sind, weil sie ja, ja, Peggy jetzt in Los Angeles unterwegs ist. Aber wobei es geht sicher noch weiter. Ja. Genau, wobei sie jetzt die Spannung aufbaut quasi. Genau. Da ist ja, war ja noch das mit diesem Pin, da wir, wo wir beide sagen, es sieht aus wie das Symbol, das sie bei Agents of S.H.I.E.L.D., ja, das alte Symbol von Hydra, aber anscheinend, also jetzt irgendwie Serienmacher von Agent Carter haben jetzt gesagt, nein, das hat nichts damit zu tun, aber irgendwie, also das ist zu großer Zufall. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wenigstens eine Serie im Marvel-Universum zur Kenntnis nimmt, dass es Agents of S.H.I.E.L.D. gibt. Es würde so gut passen. Das ist eben von so einer Untergrundorganisation. Ja. Also das schreit doch nach Hydra. Das ist so, na, ja, mal schauen. Aber das Symbol sieht wirklich so aus, wie das dort Will, der Astronaut, auch dort hatte. Ich muss noch kurz einen Nachtrag machen, weil ich gesagt habe, dass wir in der ersten Staffel ja stark auf Sexismus eingegangen sind. Aber ja, natürlich hatten wir mit Susa auch ein bisschen Ableism. Also quasi, ja, diese Benachteiligung, die sich auf Leute mit Behinderung bezieht. Das stimmt, das, ja, war dort ein Punkt, was, ja. Ja, was ich der Serie eigentlich immer anrechne, dass er das zwar nicht cool findet, aber es einfach dazugehört und er das weiter so macht. Also dass es quasi nicht geheilt werden musste bis jetzt oder so, sondern dass er das trotzdem gehört, ein guter Agent sein kann und das jetzt einfach zu ihm gehört. Mhm. Genau. Das ist so eine positive Message, ja. Ja. Und ja, dann noch zum Punkt, eben, dass sie jetzt einen Man of Color als Love Interest haben. Also eben nach, am Schluss wird es ja angedeutet, dass er gestorben ist, und das glauben wir ja beide nicht. Nein, das kann nicht sein, ist, macht keinen Sinn, wäre total. Also finde ich sowohl von den ja. Das fände ich sowohl von der Figur her, wie sie eingeführt wurde, nicht nachvollziehbar, also die Position, die sie annimmt. Ja. Und das wäre viel zu früh, auch so diese Masse, das wäre wie langweilig, wenn das tatsächlich einfach nur Leute so schnell umbringt. Und zum anderen wäre es auch mega krass, quasi den ersten Man of Color, den wir haben, direkt in der zweiten Folge umzubringen, ja, weil das einfach etwas ist, was so häufig passiert. Unglaublich bescheuert. Ja, also das ist, wenn eine Serie wie Agent Carter, die ja eine gewisse Sensibilität hat für Diskriminierung, das noch nicht mitgekriegt hat, dass wirklich People of Color so schnell umgebracht werden in Filmen und in Serien, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Nein. Nein, und auch wirklich von der Geschichte her nicht. Ja. Der bleibt uns noch erhalten. Ja. Wir haben ja gesehen, dass der Whitney Frost, die hat da diese Masse wie aufgenommen. Ich kann mir wie vorstellen, dass da vielleicht dann auch wie ein Portal vielleicht funktioniert oder keine dass Ahnung, irgendwo der dann doch wieder auftaucht, aber das ist einfach so simpel. Nee. Also wenn es so ist, was es ja angeblich nicht ist, wie bei Agents of S.H.I.E.L.D. in der ersten Staffel, ja, da verschluckt diese Masse ja auch ein. Und da wird es uns gezeigt, dass der ja immer noch da drin ist. Ja, so wird angedeutet, dass der nicht ganz verschwunden sei. Ja. Und ich dachte dann, vielleicht funktioniert das gleich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt einfach in dieser Masse drin sind. Oder eben, dass Frost das in sich aufgenommen hat. Oder sagen wir es so, wir wissen einfach auch nicht, vielleicht ist er davon gekommen. Ja, und der versteckt sich oder wurde entführt. Oder irgend sowas. Also wir wissen wirklich nicht, was passiert ist. Und das wäre sehr seltsam. Das wäre aber spannend. Ist gut. Ja. Ja. Ja, es ist schön. Er wurde jetzt so schön eingeführt. Es wurde gezeigt, dass er... also wir wissen schon recht viel über ihn. sowohl von seiner Geschichte als auch wie er ist. Und dass er jetzt quasi gekidnappt wurde oder quasi verschwunden ist, passt wie, weil wir wissen schon genug über ihn, dass es uns nicht recht ist, dass er weg ist. Ja, also ich könnte mir das vorstellen, dass das quasi wie jetzt halt passt, dass er verschwunden ist, weil wir schon so viel über ihn wissen und deswegen auch hoffen, dass er wiederkommt. Mhm. Genau, die Sympathien sind schon da und dann können sie das Liebesdreieck noch erhalten. Nein, nee, dann ist es ein Viereck. Ah ja, genau, weil die eine auch noch dabei ist. Ja, dann haben wir quasi... Ja, sie sollen einfach... Ich finde, Susa und Peggy sollen sich gestehen, wie gern sie sich haben und was für eine tolle Freundschaft sie haben wollen. Und schön über Thompson ablästern. Ja. Und Peggy... Hey, ja, und sonst sollen sie mit irgendwem sonst zusammenkommen. Ah, was mir noch aufgefallen ist, wir haben doch eine laufende Stöckelschuh... Beobachtung bei Agents of S.H.I.E.L.D. Da kam jetzt auch wieder was dazu. Weil Peggy hat doch Stöckelschuhe an und ich weiß nicht, ob Jason Wilkes sie drauf anspricht. Ja, ob sie wirklich mit... Weil so ein langer Weg ist. Ja, genau, ob sie wirklich damit in Heels. Und dann sagt sie so, I have suffered far more strenuous dann Heels. Also von wegen, ich habe schon viel Schlimmeres durchgehalten als Absätze. Ich habe so verstanden, dass sie schon schlimmere Sachen durchmacht, ja, genau. Während sie solche Schuhe anhatte. Aber das müsste man auch nochmals. Nein, ich habe so verstanden. Ich habe so verstanden, dass sie schon Schlimmeres erlebt hat als Absätze und so. Ich dachte einfach, weil wir schon so viel über Absatzschuhe geredet haben. Das kommt immer wieder vor, weil von Frauen erwartet wird, dass sie solche Schuhe tragen, aber dann trotzdem irgendwie in den Kampf ziehen. Also ich habe den Film Jurassic World nicht gesehen, aber ich weiß, dort gibt es so eine Szene, wo dann auch ganz viele Leute darauf hingewiesen haben, wie bescheuert das ist, dass ein Charakter mit wirklich ganz dünnen Stöckelschuhe vom Dinosaurier wegrennt. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, da will ich nach einem Schritt umfliegen. Sie anscheinend nicht. Aber das ist halt Hollywood Magic. Da können Frauen eben mit Stöckelschuhen alles machen. Ja, egal. Aber da wurde es jetzt sozusagen wie angesprochen, ja. Also. Ja, ich dachte, ich wollte einfach darauf hinweisen, weil wir quasi eine anlaufende. Ja, was immer wieder vorkommt. Das bei uns irgendwie immer wieder vorkommt. Da dachte ich, Peggy hat auch noch ihren Satz dazu zu sagen, dass sie klarkommt mit Absätzen. Ich weiß noch, ich und die Kollegen, wo wir die Folge geschaut haben, ich habe dann so gesagt, ja, aber das müsste sie ja nicht. Eben, sie könnte doch auch normale Schuhe, also flachere Schuhe tragen. So. Mhm. Aber dann haben wir hier quasi die Antwort, dass Peggy findet, sie kann das. Ja. Ja. Ja. Egal, das sind immer so... Egal. Wir behalten es im Auge. Ja. Genau. Das ist halt, was ich jetzt gerade gedacht habe, weil die Schreiber das dem Charakter in das Mund legen, diese Worte. Ja, ja, natürlich. Es ist ja doch konstruiert, diese Aussagen. Ja. Nein, wir können, also ich glaube, es wäre auf jeden Fall spannend, da dem mal genauer nachzugehen. Und es ist auf jeden Fall, auch wenn du dir anschaust, was für Schuhe heute produziert werden. Es ist krass, wie viele Schuhe, Sandalen, Winterschuhe, alles mit Absätzen. Also es wird dir vorgegeben, Absatzschuhe zu tragen als Frau. Ja, eben, tut dir aber auch. Und dann kann man noch drüber reden, ob das jetzt quasi eine bewusste Entscheidung ist. Eben gewisse, manchmal findet man sich dann einfach mit gewissen Dingen ab. Ja. Und ich meine, es ist auch dann wiederum auch eine Erscheinung ihrer Zeit, eben Peggy. Ja, genau. So. Dort wurde es dann noch mehr erwartet, dass die Frauen diesem Standard folgen. Ja. Ich fand es ja schon interessant. Ich hatte das Gefühl, dass sie in diesen zwei Folgen schon um einiges mehr Hosen auch getragen hat. Als in der ersten Staffel. Ja. Also sie ist jetzt einige Male im Hosenanzug. Ja, praktisch. In tollen Hosenanzügen, muss man sagen. Ja, aufgetaucht. Aber auf jeden Fall, du hast recht, also ich wollte nicht sagen, quasi Also die Serienleute sagen, Peggy sagt das nicht. Peggy sagt das, also ja, dass sie mit Stöcke schon klarkommt. Aber ich fand es quasi einen weiteren interessant. Diese Figur sagt es jetzt so. Aha. Ja, ja. Gut. Ja, ja, ja. Schauen wir mal weiter, was den Leuten noch einfällt zu Stöcke schon. Ja. Genau. Ja. Gut. Hast du sonst noch was? Jetzt habe ich zu Angie noch, dass die jetzt eben einfach nicht mehr auftaucht. Das ist halt schade, merkwürdig. Also jetzt wissen wir eben, dass Peggy sozusagen nur für einen Fall nach Los Angeles geschickt wurde und nicht irgendwie dort wirklich jetzt neu wohnt oder so. Mhm. Da haben halt viele, bevor die Staffel anfing, haben halt gesagt, so, hey, wieso geht Angie nicht mit ihr mit, wenn sie doch Schauspielerin werden will? Aber eben manchmal ist es einfach so, dass solche Figuren wegen den Schauspielerverträgen oder so, ja, dann halt nicht ewig immer dabei sein kann. Aber ja, das ist einfach ein Punkt, dass mir eine weibliche Figur fehlt jetzt halt. Also die beste Freundin, ja, ist jetzt weg. Und jetzt nimmt gerade Anna Jarvis nimmt jetzt wohl diese Rolle ein bisschen ein, wo sie eben mit ihr am Ende des Tages. Ja, kann ich mit ihr da redet. Ja, ja. Kann ich mir auch gut mit ihr Whisky trinkt. Genau. Oder Bourbon, ich habe also, keine Ahnung von Alkohol. Ja, ja, die Freundschaftsposition ist dann dort gefüllt. Ich glaube, Bourbon und Whisky sind sogar dasselbe. nein, warte, was soll ich sagen? Ja, ich finde es gut, eben weil wir trotzdem viele Frauenfiguren haben, aber ich kann mir auch vorstellen, der Rollentyp, der Anna Jarvis einnimmt, passt so ein bisschen auf Peggy. Also beide sehr lebhaft, beide ja, wissen, beide auch durchsetzungsfähig, haben eine Meinung und so. Ja, aber meine Hoffnung ist natürlich auch, dass Peggy auch wieder, dass Angie auch wieder auftaucht, weil ich sie sehr gerne mag. Mhm. Aber ich würde mal noch abwarten, wie schnell sie wirklich wieder nach New York geht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob dieser Fall sich nicht doch recht lange hinzieht. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Staffel wohl. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folge hat diese Staffel. Weiß ich auch nicht. Weil die erste hatte ja sehr wenig. Ja, ich glaube, die hat dann ein bisschen mehr. Ja. Mal schauen, vielleicht kann ich gerade noch rausfinden. Das ist eben die Frage, wie sie halt diese Serie angehen, ob sie, weil bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja doch eh so geplant, dass es ja dann noch weitere Staffeln gibt, aber bei Agent Carter, das war sehr, sehr unsicher. Mhm. Naja, ich habe sonst aber auch noch einen schönen Punkt zum Aufhören. 10 Episoden, okay, 10 Episoden. Ich habe sonst noch einen schönen Punkt zum Aufhören. Ja. Und zwar fand ich Peggys Kampfstil wieder sehr schön. Ah, genau, am Anfang der Episode besonders sieht man es. Besonders da, ja, und es zieht sich durch. Also, was mir stark auffiel, ist, dass Peggy einfach mit allem kämpft, was sie zur Verfügung hat. Wie sie da diese Geldsäcke benutzt, um mit Dottie zu kämpfen und dann auch später in anderen Szenen wieder irgendwelche Kleidersäcke oder den Umhang, ja, und in der ersten Staffel ja auch den Postage, also den Stapler, den Tacker, ja, oder einfach, also dass Peggy sein ist, die mit dem, was sie vorfindet, klarkommt. Genau, sie ist so vielseitig begabt. Und nicht multitasken ist es, glaube ich, nicht, oder? Nein, sagt man. Nein, aber vielseitig. Genau, vielseitig, oder, das passt. Und ja, sie kann sich auf die Situation sehr gut anpassen. Mhm. Yes. Was natürlich für so einen Job dann wirklich sehr nötig, ja, ist. Ja, ist klar. Aber auch nicht, dass sie irgendwie immer mit der Schusswaffe oder so rumrennt, dass das so ihr Markenzeichen ist, sondern für mich ist Peggys Markenzeichen, ich nehme alles, ja, was stimmt, es gibt. Okay, gut, aber da bin ich gespannt auf die kommenden Folgen. Genau. Und würde sagen, damit schließen wir. Ja, das ist mal das Wichtigste. Ja. Und euch anderen wünschen wir wie immer viel Spaß beim Serienschauen, ob bei Agent Carter oder Jessica Jones. Agents oder of S.H.I.E.L.D. Alles, ja, super in den Sachen. Oder auch andere Serien natürlich. Gut. Tschüss. Tschüss.